Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. So, um besser zu verstehen, was Realität ist und was Illusion ist, vielleicht können wir damit anfangen, dass wir eigentlich wissen nicht, was die Realität ist. Wenn wir wissen, dann sind wir Buddhas, aber indem wir noch Subjekte von Leiden sind, dann sind wir eben nicht Buddhas und wir wissen nicht, was die Realität ist. Damit wir es erfahren, wir müssen verstehen, so in allen Schulen von Buddhismus ist gleich, dass diese Welt ist eine Illusion. Indem man Buddhismus studiert, muss man unbedingt verstehen, dass diese Welt, dass wir erleben, diese Welt von unserem Geist und dem Körper, das mit dem Geist verbunden ist, ist eine Illusion. So steht in Sutta Nipata, der Buddha lehrt seinen Schüler, Sunyam Lokam Avekasu. Hier sind keine Studenten von Bali, aber macht nichts. Mogaraja Sada Sato Evam Lokam Avekantam Machuraja Napasati. Du sollst, so Mogaraja, du sollst die Welt betrachten als Leerheit. Sunyata. Sunyata eigentlich heißt in Pali und in Sanskrit als Zero. Sunyam Lokam Avekasu Mogaraja Sada Sato. Es ist, du sollst die Welt sehen als Leerheit, Sada Sato. Und immer sollst du auch Sato, das heißt eine Klarheit des Bewusstseins dazu haben. Wenn man nicht Klarheit des Bewusstseins hat, wenn man nicht Sati hat, wenn man nicht konzentrierte Aufmerksamkeit hat, dann versteht man nicht, dass die Welt eine Illusion ist. Ist unmöglich. Evam Lokam Avekanta, wenn du so mit konzentrierter Aufmerksamkeit die Welt als Leerheit betrachtest, dann Machurajana Passati, dann der König des Todes kann er dich nicht erblicken, kann er dich nicht sehen. So, eigentlich, das ist die Grundlage für unser Verständnis von Wirklichkeit und Illusion. Die Welt, das ist unser Körper und unser Geist, das mit dem Körper verbunden ist, ist leer. Leer von was? Leer von einer Realität, wie wir Wesen sie eben verstehen. Wir verstehen die Realität als etwas, was etwas Festes ist, etwas Wahres ist, etwas, was sich nicht ändert. Und deswegen wir, besonders wir Menschen unter allen Wesen, wir denken uns sehr wichtig. Sogar im Westen, es ist nicht so lange, paar hundert Jahre, wir haben gedacht, dass wir sind das Zentrum des großen Universums und alles dreht sich um uns und dass wir die Seele haben und das ist unser Privilegium. Die anderen Wesen haben keine Seelen und wir können sie ausnutzen, wie wir wollen. Heutzutage glauben wir nicht mehr, das ist eine sehr naive Vorstellung, nicht mal die Kirche glaubt daran, aber wir sind immer, nichts hat sich so geändert, wir sind immer in der Illusion, dass wir etwas Wahres sind. Etwas, was man greifen kann, etwas, was man klar unterscheiden kann, etwas, was ein wahres Subjekt hat, was wahre Objekt sieht. Und das ist unsere Illusion. Durch diese Illusion dann, diese Illusion heißt Nichtwissen. Indem wir nicht wissen, unterworfen sind, wir leiden. So ist Buddhismus. Und nicht wissen heißt, wir haben keine Klarheit. Wir haben keine Klarheit über das Wesen von unserer Erfahrung. Unsere Erfahrung ist nur Erfahrung von dem Körper und von dem Geist. Und das ist unsere Welt. Und der Buddha sagt, so behaupten alle Schulen vom Buddhismus, es ist keine Ausnahme, das ist nichts Besonderes. Wir müssen erst die Welt erleben als Sunyata, als Leerheit. Aber Leerheit, dann man kann denken, Leerheit ist ein das Gegenteil von etwas, was existiert, aber gar nicht. Das ist das Problem mit Leerheit. Leerheit ist nicht Verneigung, so wie man die meisten von uns denkt. Verneigung. Verneigung. Dankeschön. Also Leerheit ist keine Verneigung. Wenn jemand etwas von Leerheit versteht, wird er nicht verneigen, weil er auch keine Existenz sieht. Leerheit ist auch nicht Existenz, auch nicht Nicht-Existenz. Und das ist eben so die buddhistische Lehre, was der Buddha unter dem Baum der Erleuchtung erfahren hat. Nicht-Existenz, Nicht-Nicht-Existenz, Nicht-Kommen, Nicht-Gehen, Nicht-Einheit, Nicht-Verschiedenheit. Etwas, ein Zustand, zu dem man nicht zufügen kann, von dem man nicht wegnehmen kann. Und dieser Zustand eben heißt, so mehr diese Betonung von den Lehren in dem Weg von Bodhisattva in Mahayana. Das ist wahre Zustand der Dinge. Dieser wahre Zustand der Dinge heißt bedingte Entstehung. Das, was der Buddha unter dem Baum der Erleuchtung durchgeblickt hat. Indem er das durchgeblickt hat, er konnte lehren und auch praktizieren und die Leute führen zu der Tatsache, dass was wir Wesen eigentlich sehen, ist nicht Realität, sondern Leerheit. Und Leerheit ist Illusion. Leerheit und Illusion eigentlich werden in der buddhistischen Lehre sehr oft als Synonymen angewendet. Das ist sehr schwer zu verstehen. Was leer ist, ist irgendwie falsch an die Realität angesetzt. Das ist Leerheit. Etwas, was falsch an die Realität angesetzt ist, ist die Leerheit, Shunyata. Shunyata heißt Zero, heißt eigentlich nichts, aber nichts in dem Sinne, dass es nicht existiert, aber nicht in dem Sinne, dass wir nicht etwas auf die wahre Realität ansetzen können. Und diese Unfähigkeit, etwas an die wahre Realität zu geben oder von der wahren Realität was zu nehmen, heißt eigentlich Zustand von Leerheit. In diesem Zustand, dieser Zustand, in dem wir bessere Worte haben, heißt in nicht-dualistischen Sinne, heißt auch Soheit, Tathata. Und der Tathagata ist Synonym von Buddha, ist einer, der in diese Soheit kommt, Tathagata, und einer, der in diese Soheit geht. Der Buddha kommt in Soheit und geht in Soheit. Kommen in Soheit und gehen in Soheit ist nicht wahre Gehen. Aber trotzdem, es gibt Gehen. Sehen in Soheit ist auch nicht wahre Sehen, trotzdem es ist Sehen. Fühlen in Soheit ist nicht wahre Fühlen, aber trotzdem wir fühlen. Derjenige, der Soheit versteht, trotzdem erfüllt. Wahrnehmen in Soheit ist nicht wahre Wahrnehmen, trotzdem einer, der in Soheit ist, wahrnimmt ohne Wahrnehmen, ohne Fühlen oder Denken, können wir nicht leben. Nicht mal der Buddha kann, dann ist er ein Zombie. Aber Buddha ist kein Zombie, er sieht sehr klar. Er hört sehr klar, er schmeckt sehr klar, er denkt sehr klar. Aber sein Denken im wahren Sinne kann man nicht denken betrachten, kann man nicht fühlen betrachten, kann man nicht, einfach ergreifen. Das ist genau, was die Schriften sagen, auch in allen buddhistischen Schulen sagen wir dasselbe. Der Buddha ist einer, der keine Bleibe in der Welt hat. Deswegen heißt er in Pali Anoka. Oka heißt ein Haus. Anoka ist ohne Haus. Und das ist die, so Buddha hat gelehrt mit verschiedenen Techniken in allen verschiedenen Traditionen, dass dieses Haus in der Welt ist eine Illusion. Nicht nur für Buddha, aber für alle Wesen. Für alle Wesen. So, was der Buddha erfahren hat unter dem Baum der Erleuchtung, er dachte, dass diese Sache, wir Wesen, wir können gar nicht verstehen. Weil es sehr schwer zu verstehen, was wir keine Bleibe haben. Keine Bleibe heißt eben, wir sehen, aber nicht sehen, wir hören, aber nicht hören. Wir wissen, aber nicht wissen. Wir unterscheiden, aber nicht unterscheiden. Indem wir keine Bleibe haben. Diese Mangel an Bleibe ist die Soheit. Und indem diese Soheit sehr tief ist, wir können sie nicht unterscheiden. Wir können sie nicht ergreifen, wir können sie nicht erklären, Wenn jemand, der Soheit versteht, Soheit erklären konnte, dann würden wir alle uns bemühen, in Soheit zu bleiben. Aber die Soheit eben lässt sich nicht erklären. Der Zustand von Buddha lässt sich nicht erklären. Und irgendwie müssen wir anfangen, den Zustand von Buddha zu erklären. Das ist Privileg von der Mahayana-Strömung, die großen Lehren von Mahayana, Nagarjuna, Asanga, alle haben sich bemüht, diesen Zustand von Buddha zu erklären. In den, was vielleicht die originalen Schriften sind, wird es nicht erklärt, weil sie dachten, es ist einfach unmöglich zu erklären. Aber man kann es fassen, indem man richtig unterscheidet. So ist die originale Lehre von Leerheit ist basiert auf richtigen Unterscheidungen. Richtig unterscheiden heißt, das, was wir wahrnehmen, ist alles relativ. Was relativ ist, ändert sich. Was ändert sich, kann nicht wahre Glückseligkeit geben. Und was nicht klare Glückseligkeit geben kann, ist nicht ich, kann nicht ich sein und kann auch keinem Ich gehören. Das ist die Grundlage von Verständnis von Buddhismus. Wenn wir das machen, dann leiden wir. Diese Leiden hat seine Gründe. Und das ist unsere Gier. Und wenn es Leiden gibt, es kann auch ein Ende haben. Und für Ende von Leiden gibt es auch Gründe. Und das ist so die Grundlehre von Buddhismus. Um diese Leerheit zu verstehen. Leerheit von der Welt. Durch richtige Unterscheidung. Jetzt, wenn wir die Lehre von Bodhisattva einschlagen möchten, und viele von uns möchten es tun, auch die Zen-Tradition, auch also chinesische Tradition, tibetanische Tradition, ist basiert auf die Lehre von Bodhisattva. Die Lehre von Bodhisattva ist die Lehre von nicht-dualistischer Soheit. Und das ist der Zustand von Buddha. Also wir sollten, wenn wir Buddhismus verstehen möchten, wir sollten über den Zustand von Buddha meditieren und versuchen, ihn zu verstehen durch eigene Erfahrung. Und wie kommen wir zu eigener Erfahrung? Sehr wichtig, wenn wir Zen-Tradition üben, wenn wir Tantra üben, müssen wir sehr klar darüber sein. Nicht durch Unterscheidung, sondern nicht unterscheiden. Nicht unterscheiden heißt nicht denken. Der Buddha braucht nicht zu denken. Wenn wir nicht denken, was passiert? Da muss man selbst erfahren. Niemand kann erklären, was passiert. Versuchen Sie nicht zu denken und vielleicht verstehen Sie, dass Denken ist etwas, was uns gewisse falsche Vorstellungen gibt. So, wenn wir Vipassana eben, die falsche Vorstellungen sind, dass irgendwas existiert, was ich heißt. Wenn wir Vipassana eben in der chinesischen Tradition, tibetanischen Tradition, dann von Anfang an sollen wir verstehen, dass der Geist produziert die Realität. Die Realität ist nicht da. Die Realität ist von Geist produziert. Eigentlich dieselben Ideen haben wir auch im sogenannten ursprünglichen Buddhismus. Aber hier wird es die Grundlage von unserer Untersuchung. Deswegen haben wir angefangen, die Realität, das wir sehen, ist unsere Illusion. Die wahre Realität gehört den Buddhas. Und es gibt viele verschiedene Buddhas im Buddhismus. Es gibt Schüler-Buddhas, es gibt Buddhas für sich selbst und es gibt Bodhisattva-Buddhas. Alle diese Buddhas haben die Nichtwissen durchgeblickt. Deswegen sie leben in Soheit. Aber komplett leben in Soheit nur der vollkommene Buddha erreichen kann. Deswegen er kommt in Soheit, geht in Soheit. Wir rezitieren Sutra, Herz-Sutra oder Transzendentale Weisheit-Sutras. Wir rezitieren Mantra Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sam, Gate, Bodhisvaha. Das ist der Zustand von Buddha. Er ist im Zustand von Gegangensein, obwohl er hier in der Welt ist. Er ist im Zustand von Gegangensein. Er sieht, aber sieht nichts. Er hört, aber hört nicht. Deswegen, er braucht nicht, sich an Denken zu verlassen. Er verlässt sich an direkte Erkenntnis. Man braucht nicht mehr zu denken. Direkte Erkenntnis. Und diese direkte Erkenntnis ist so, die Lehre von Zen ist eigentlich allen Wesen zugänglich. Wenn wir hören auf zu denken, wir sind mit, ob wir davon wissen oder nicht wissen, wir sind mit der Leerheit verbunden. Weil diese Vorstellung von Ich, auch Ich von selbst oder Ich von den Dingen, von Welt, kommt durch Denken. Wenn wir nicht denken, dann wir haben nicht diese Vorstellung. Diese Vorstellung, dass wir existieren, dass die Welt existiert, kommt von Denken. Und indem wir denken, dann der Geist sich entwickelt. So die buddhistische Lehre. Aber er entwickelt sich auf Grundlage von Karma. Er entwickelt sich nicht auf Grundlage von Realität, wie sie wirklich ist, als Soheit. Er entwickelt sich auf Grundlage von Realität, von Karma. Also was wir sehen, durch Denken ist nicht die Realität, aber ist unsere Vorstellung von Realität, die durch unsere Karma verursacht ist. Wir haben ähnliche Vorstellungen, indem wir ähnliche Karma haben. Wir sind Menschen, wir sind in Zentraleuropa aufgewachsen, haben sehr ähnliche Vorstellungen von der Welt, sehr ähnliche Erziehung. Deswegen sehen wir die Sachen ähnlich. Aber es gibt Wesen, die sehen die Sachen ganz anders. Und wer hat die Wahrheit? Wir haben Vorstellungen von der Realität, aber wir haben nicht die Realität. Auf unsere auf Grundlage von unseren Vorstellungen wir auch denken, dass wir Zen zu praktizieren heißt, die Natürlichkeit zu empfinden. Aber wir wissen nicht, was natürlich ist. Das ist das Problem. Der Buddha weiß, deswegen müssen wir den Geist von Buddha untersuchen und verstehen. Das ist Ziel von der Mahayana-Lehre. Wenn wir allmählich den Geist von Buddha verstehen, wir können richtig üben. Und richtig üben heißt, dass man eigentlich, so die Zen-Lehre, dass man über den leeren Geist meditiert. Aber leere Geist, wie man kann nicht zwingen, das ist ein Paradox, in dem wir leben. Wir wollen leeren Geist zwingen, aber wir werden immer frustriert davon. Das zeigt, dass wir nicht verstehen, was natürlich ist, weil der Buddha macht es eben nicht. Er zwingt gar nichts. Und wer zwingt, was zwingt? Diese karmische Bewusstsein zwingt. Und es ist dieses karmische Bewusstsein, das erzeugt so die Lehre von Bodhisattvas, das erzeugt die Illusion von einem wahren Subjekt und wahren Objekt. Von dem Standpunkt von Leerheit, das ist eine Illusion. In der Soheit, das ist eine Illusion. Weil niemand hat irgendwelche wahre Selbst oder wahre Welt erlebt. Wenn wir das erleben, das ist eben unsere Illusion, nichts anderes. Wenn wir diese Illusion durchblicken, so meditieren wir im Sinne von Soheit. Wenn wir nicht diese Illusion durchblicken, wir meditieren zwar, aber nicht in der Lehre von Soheit. Die Lehre von Mahayana ist einfach die Lehre von Soheit. Das heißt nicht, dass diese Lehre nicht in anderen Schulen von Buddhismus existiert. Nirvana ist eben Soheit. Aber Nirvana ist nur in Bezug auf Samsara. Aber Soheit ist Soheit ohne Bezug an etwas. Deswegen ist es Zero, Shunya. Alle mathematischen Kalkulierungen, dann eigentlich fangen an mit Zero. Zero, wenn Zero Sinn hat, dann alle diese mathematischen Kalkulierungen haben auch sozusagen eine Grundlage. Genauso unser Denken und unsere Welt hat eine Grundlage, so die Lehre von Bodhisattvas, wenn wir verstehen diesen Zustand von Soheit, Zustand von Buddha als wahre Realität. Die Realität, die wir erleben, ist nicht die wahre Realität. Trotzdem, wir hangen an dieser Realität, so wie die Zecken. Und dadurch kommt so viel Leiden zustande. Aber, so die buddhistische Lehre, eben die Erfahrung von Reinheit kommt durch Erfahrung der Soheit. Erfahrung der Soheit bringt unmittelbar die Erfahrung von Klarheit, von Reinheit. Und das ist unglaublich. So die buddhistischen Schriften sagen, dass was der Buddha unter Baum von Erleuchtung erlebt hat, er hat uns Wesen, die noch Leiden unterworfen sind, er hat uns gesehen als Lotusblumen. Das ist dann Symbol von Buddhismus und auch Hinduismus. Das ist die indische Tradition. Die wahre Reinheit muss man in Schlamm der Welt sehen. Wo sonst kann man die wahre Wahrheit, die wahre Reinheit finden, außer in dem Schlamm der Welt? Und das ist sehr schwer zu verstehen. Wir suchen immer etwas, was außer der Welt ist. Aber eben diese, so die buddhistische Lehre, diese Reinheit, diese Leerheit, diese Soheit, muss man unbedingt in diesem Schlamm von der Welt sehen. Dieser Schlamm von der Welt sind wir. Aber die Soheit existiert in diesem Schlamm, so wie die Lotusblumen existieren im Schlamm. Dann der Buddha hat gedacht, so die Tradition, dass wir sind zu blind, unfähig zu verstehen, dass in diesem Schlamm von Körper und Geist, das eigentlich materielle Welt ist, unser Denken ist auch ist eigentlich materieller Vorgang. Heutzutage Wissenschaft allmählich fängt an zu verstehen, aber die Yogis in Indien haben das sehr klar gesehen, tausende Jahre vorher. Auch Denkenprozess ist eigentlich materieller Prozess, ist eigentlich durch Energie verursacht. Und Energie ist Materie. Was kann man machen? Und die höchste Wahrheit ist, in diese materiellen Prozessen zu erblicken. Wie? Indem wir eben durch diese Soheit meditieren. Diese Soheit hat nicht der Buddha entdeckt, die war immer dort, so hat der Buddha gelehrt. Das ist die Natur der Dinge, das heißt Dharmata. Ob der Buddha kommt oder der Buddha geht, diese Dharmata ist immer da. Und er kommt in Dharmata, er geht in Dharmata, und er geht in Dharmata auf andere Ufer zusammen mit allen Wesen, in denen er durchgeblickt hat. Diese Soheit eben ist die Reinheit. Aber das kann man nur erfahren, indem man die Illusion der Welt klar durchgeblickt hat. Und was ist die Welt? Fünf Aggregate, Auge und Farben, Auge und Farben und Sehbewusstsein. In allen diesen Dingen wird man nie, auch wenn man sich ein ganzes Leben Mühe gegeben hat, wird man nicht ein Ich finden können. In indischer Vorstellung, Ich ist etwas, was sich nicht ändert. Aber eben das, was sich nicht ändert, ist die Soheit in diesen Dingen. Das kann sich nicht ändern. Unbeständigkeit ist auch Soheit. Es gibt Unbeständigkeit in der Welt, aber das, was Wesen ist von dieser Unbeständigkeit, diese Soheit, die Leerheit, das bleibt. So, wir haben Soheit in der Welt und wir haben Soheit, das über die Welt führt. Die zwei Soheiten sind eigentlich eine Soheit. So wie wir haben die Wahrheit von Leiden und Ende von Leiden, Wahrheit von Grund für Leiden und für Ende von Leiden. Aber in der Tat, alle diese Sachen passieren in der Soheit, was eine Wahrheit ist. Es gibt keine andere. So, wir haben auch verschiedene Sorten von Geist, aber Geist gibt es nur eine. Wir haben so viele verschiedene Sorten von Materialität, aber eigentlich Materialität ist auch nur eine. Aber eine und viele ist nicht Gegensatz. Und das ist sehr schwer zu verstehen. Das kann nicht der unterscheidende Geist verstehen. Das ist über Möglichkeit von dem unterscheidenden Geist. Der unterscheidende Geist schafft die Illusion. Welche Illusion? Eben die Illusion, dass wir eine Bleibe haben in diesem Körper und in dem Geist, das an diesem Körper gebunden ist. Nichts anderes. So, wir Wesen, wir sind Wesen, so die buddhistische Lehre, indem wir an diesen unterscheidenden Geist anhaften. Wir kleben. In Buddhismus gibt es ein sehr schönes Wort, das heißt Alaya. Alaya ist von dem Wurzel Li, was heißt kleben in Sanskrit. So wie Schnee klebt an den Bergen, Himalaya, Hima ist Schnee. Alaya ist Bleibe, Bleibe von Schnee ist, sind die Himalayas. Dann Bleibe von dem Geist sind wir. Bleibe von dem Geist sind wir. Aber der Geist hat keine Bleibe. Aber wir bleiben in dem Geist und das sind wir. Wenn wir nicht in dem Geist bleiben, dann der Geist ändert sich nicht. Aber indem wir bleiben in diesem Geist, er ändert sich immer. Der Geist, der nicht klebt, ändert sich nicht. Der Geist, das klebt, ändert sich immer. Aber es ist selbe Geist. Was kommt erst? Ei oder die Henne? Der Geist, das klebt und der Geist, das nicht klebt, eigentlich ist nur ein Geist. Es gibt nicht zwei Sorten von Geist. So, Buddha hat erfunden, dass in diese Welt von Bewegung, wir müssen die Ruhe finden. Die Ruhe und Bewegung sind nicht Gegensätze. Beide sind Zustand von Soheit. Jetzt der Geist, der sich bewegt, wir können nicht vermeiden, wir müssen verstehen, dass es nicht wahre Bleibe ist. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir nicht von der Welt enttäuscht und werden wir immer an Augen anhaften, an Ohren anhaften, an Nase anhaften, an Denken anhaften, weil wir nicht sehen, dass es gibt einen Geist, das sozusagen alle diese Bewegungen können nicht ohne diesen Geist existieren, genauso wie Spiegel reflektiert die Objekte, und was die Objekte sind nicht zu unterscheiden von dem Spiegel. So genau unser Geist unterscheidet, aber ist nicht in der Tat verschieden von der Grundlage des Geistes, dass wie Spiegel ist, dass wie leerer Raum ist. Und in diesem leeren Raum entstehen eben die Dinge. Und wenn dieses Haus auseinandergeht, dieser leere Raum bleibt. Aber von den Dingen bleibt nichts, was ständig ist. Und das ist die Meditation über Leerheit, über Illusion. Der Geist, das sich bewegt, existiert, aber existiert als Illusion, existiert als Leerheit. Denn wir kommen zu der Realität durch Durchblicken von Leerheit, von Illusion. Und wovon kommt die Illusion? Auch sehr wichtig zu verstehen, wir haben nicht so viel Zeit. Wovon kommt die Illusion? Was macht diese Illusion von der Welt etwas Wahre? Ist was wahr? Was denken Sie? Unsere Namen, Konzepten, unsere Sätze, unsere Laute, wie wir kommunizieren, unsere Verallgemeinungen, unsere Differenzierungen, das macht diese Realität etwas Festes. Aber es ist nicht fest. Aber es wird festgemacht durch unsere Konzepte. Und unsere Konzepte und unsere Karma sind zusammen. Wenn man das Wesen von buddhistischer Philosophie verstehen möchte, sollte man darüber meditieren, dass was wir anhaften, ist nicht die Realität, ist Illusion der Realität, dass durch unsere Anhaftung an Konzepte zum Ausdruck kommt. Wir haften nicht an Realität, wir haften an Konzepte von Realität, die unser Geist produziert. Welcher Geist? Karmischer Geist. Dieser karmische Geist erzeugt auch diese Illusion von einem wahren Subjekt und Objekt. Und wenn wir an diese Illusion anhaften, dann erzeugen wir Anhaftung an die Konzepte, die für uns die Realität erklären. So haben wir feste Vorstellungen, dass das wahre Objekt da ist. Wenn wir haben Illusion von wahren Objekt draußen, dann haben wir Illusion von einem wahren Subjekt, das diese wahre Objekt unterscheidet. Und wenn wir haben Illusion von einem wahren Ich, das diese wahre Objekt unterscheidet, dann haften wir an die Namen, die wir für das Innere und Äußere anwenden. Und so schaffen wir eine feste Vorstellung von sich selbst und von Realität. Aber diese feste Vorstellung, so die buddhistische Lehre, ist unsere Illusion. Ist unsere Leerheit. Leerheit ist auch Illusion. Aber Leerheit ist auch Realität, in der man an diese Illusion nicht anhaften kann, indem man sie durchgeblickt hat. So, wir haben Illusion von Wahrheit von den Konzepten, dann haben wir Illusion von Wahrheit von der Welt, das wir durch Konzepten als etwas Wahres anhaften. Und dann haben wir Illusion von einer wahren Realität. Das sozusagen einem Wesen gehört. Dann, wenn wir sehen, dass die Realität von der Welt, das wir erfahren, ist die Realität von unseren Konzepten, dann können wir entdecken die Realität, wie es wirklich ist. Und es ist, kann nicht Objekt von Anhaften oder Subjekt von Anhaften sein. Und das ist Einblick. So haben wir eine Stunde gesprochen und gewisse wichtige Prinzipien zum Ausdruck gebracht. Ob wir meditieren oder nicht meditieren, so wir Buddhisten glauben, dass das ist, diese Soheit ist die wahre Realität, wie es Buddha sieht. Ob der Buddha da ist oder nicht, das ist die wahre Realität. Andere Realität gibt es nicht. Die Realität von Anfang an lässt sich nicht mit unserem unterscheidenden Geist erfassen. Wir brauchen eine Erfahrung. Diese Erfahrung eben kommt in dem Zustand von Samadhi. Samadhi heißt, indem man den Geist richtig auf die Objekte auflegt. Samadhana. Richtig heißt, ohne Anhaften. Mit Sati und Sampajanya, mit Bewusstseinsklarheit. Wenn das passiert, dann wir sehen illusorische Natur von unseren Gedanken und dann, wenn wir uns von Gedanken distanzieren, dann gewinnen wir Freiheit. Diese Freiheit ist im Leben in Illusion, ohne Illusion. Das ist der Zustand von einem Erleuchteten. So sagen sogar die Dhammapada auch. Ein Buddha ist einer, der lebt in der Illusion, ohne Illusion. Wunderbares Leben. In Illusion, ohne Illusion. Wie macht er das? Indem er die Konzepte anwendet, ohne anzuhaften. Das sagt auch genau alle Lehren vom Buddhismus, sagen dasselbe. Yacha loke samuteo nata upeti muni. Was immer es an Konventionen gibt in der Welt, unsere Sprache, Politik, alles, die der Muni benutzt sie, aber haftet nicht daran. Der Weise, der Schweigende benutzt die Konventionen der Welt, aber haftet nicht daran. Der Buddha lebt auch in der Welt. Jeder lebt in der Welt, aber ohne Illusion. Und das ist Leben in Wahrheit. Okay. Ich finde, die Lehrer schreibt, das ist ja auch sehr genau beschrieben, was passiert und wie zum Beispiel diese Anhaftung zustande kommt. Bei mir kommt die Frage auch, warum eigentlich? Also was treibt dieses Spiel? Für was machen wir das? Ist das eine Fehlprogrammierung? Ist das ein Spaß von irgendeinem Gott, den er sich erlaubt hat? Oder, also was ist die Kraft dahinter? Aber diese Frage ist eine Illusion. Wer will unterscheiden? Ich würde anders doch fragen, brauchen wir oder hat man die Illusion geschaffen, damit die Menschen etwas haben, um sich auf den Weg ins So-Sein begeben zu können? Weil wenn die Illusion nicht da wäre, dann wäre auch kein So-Sein da. Alles ist geschaffen, aber nichts ist wahrlich geschaffen. Das ist bedingte Entstehung. Alles ist geschaffen. Es gibt keine Ausnahmen, aber nichts ist wahrlich geschaffen. Das ist Mysterium in Paradoxen. Die Welt ist Ganzheit, aber wir sehen es nicht als Ganzheit. Aber woran würden wir denn wahre Erkenntnis erkennen? Durch Meditation. Erst muss man den Geist zur Ruhe bringen. Nur dann kann man verstehen, dass die Gedanken sind subjektiv, nicht objektiv. Und wir leben in subjektiven Welt. Aber wir leben auch in den falschen Eindruck, dass es objektive Welt ist. Aber unsere Welt ist vollkommen subjektiv. Deswegen unsere Konzepte ändern sich immer. Die Konzepte von unseren Ähnern sind lächerlich. Und unsere Konzepte werden lächerlich für nächste Generation. Aber wir haften an sie, als ob es unsere Realität wäre. Nirgendwann wurde das so klar als in unserer Zeit, wo diese Geschwindigkeit von Leben, sie hat schon zu Unzufriedenheit so viel beigebracht, obwohl wir Wohlstand haben, wir sind mehr und mehr unzufrieden. Warum? Indem wir anhaften wollen. Das ist genau, was der Buddha sagt. Wir anhaften, indem wir nicht, wenn wir anhaften, Buddhismus ist ganz einfach, dann unsere Realität ist falsch, ist Illusion, ist vollkommen leer. Und genau da noch eine Nachfrage, weil ist Leerheit im Grunde genommen Soheit, weil sie ja leer ist von Konzepten und damit die wahre Realität ohne Illusion? Oder habe ich es falsch verstanden? Leerheit heißt, dass man keine wahre Subjekt und keine wahre Objekt ergreifen kann. Das ist die Leerheit. Dann wäre das auch Soheit. Das ist Soheit. Okay. Aber im nicht-dualistischen Sinne. In ursprünglichem Buddhismus wird Leerheit von einem Ich, Subjekt. In späterem Buddhismus, die Lehren von Mahayana, dann betonen Leerheit von allen Phänomenen. Und Leerheit von allen Phänomenen heißt Soheit. Und in Soheit ist schon Leerheit von einem Ich auch. Man braucht es nicht besonders betonen, es ist schon da. Ja, bitte. Das heißt, wenn ich mich setze zur Meditation, dann ist es tatsächlich jede Erwartung, überhaupt etwas zu greifen, ist wieder eine Erwartung, ist wieder eine Illusion. Das heißt, im Grunde, also es geht mir um den Vorgang, dann ist es hinsetzen, atmen. Punkt. Das ist schon auch eine Meinung. Eine Vorstellung. Ich bin total verwirrt, ich weiß ja gar nicht, wie würde ich anfangen. Durch Frustration. Das ist eine sehr gute Sache, Frustration. Aber indem man verstanden hat, dann man wird allmählich auch wissen, die Gründe der Frustration. Aber erst muss man frustriert sein, damit man versteht die Gründe der Frustration. Anhaftung an Realität innen und außen ist eine Frustration. Aber nur für diejenigen, die meditieren. Diejenigen, die nicht meditieren, können das nicht verstehen. Und heutzutage sehr wenig Leute meditieren, deswegen sehr wenig Leute verstehen das. Also was sich bei mir falsch anfühlt, ist eigentlich... Es ist nicht falsch, es ist vollkommen richtig. Buddha hat auch, er hat zur Klarheit gekommen, durch Frustration, indem er sich Fragen gefragt hat, warum er frustriert ist. Und wir müssen uns auch diese Fragen stellen. Das ist richtige Meditation. Dadurch kommt die Klarheit, wenn wir die Gründe verstehen, dann kommt die Wahrheit. Nicht, was ich erwartet habe. Hier auf diese Seite. Was steht denn die Frage? Es gab einen Satz, bleibe von deinem Geist sind wir. Bitte? Sie haben ja gesagt, bleibe von deinem Geist sind wir. Ja, das sind wir. Ist das, das dieses karmische Denken? Ja, kann das heißt, man so sagen. Der Rest von mir, also sagen wir so, meine Gedankengänge von früher, oder aus früherem Leben, oder die Reste davon. Ja, Denken ist immer mit Vergangenheit verbunden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ist Bestimmung für hier, für mein karmisches Dasein? Was ist Bestimmung? Also meine Denken ist Bestimmung. Ja. Durch Denken sind wir etwas. Ja? Was sind Sie ohne Denken? Bitte, bitte, erforschen. Außer Fragen. Das war die Antwort. Ja, nur eine Frage. Ist Intersein das gleiche dann wie So-Sein? Wenn man, also Intersein ist ja das Auflösen der Dualität. Und wenn das aufgelöst ist, sieht man dann die Wahrheit. Womit auch im So-Sein? Wahrheit lässt sich nicht ergreifen. Müssen wir unbedingt direkt erleben, das ist Zen. Das ist Samadhi von Zen. Okay. Wenn jemand denkt, dann ist es schon falsch. Das heißt nicht, dass Denken nicht gut ist. Denken ist okay, ist sehr gut. Ohne Denken kann man nichts verstehen. Aber anhaften am Denken ist vollkommen nutzlos. Unsere Subjektivität ist eben diese Alaya, nichts anderes. Und der Buddha hat keine Subjektivität, indem er Alaya transzendiert hat. Keine Bleibe, kein Anhafter. Unsere Bleibe ist unsere Leiden, das ist zu erfahren, aber das ist nicht so leicht. Dann, wie kann man das sehen? Indem man diesen Paradox von unserem Denken verstanden hat, das ist Sehen. Unser Denken ist Paradox. Unser Denken kommt eben durch eine bedingte Entstehung. Es muss negative und positive Polen haben, dann gibt es Denken. Es ist Energie. Meditation im Buddhismus heißt Kultivierung. Das ist die wahre Bedeutung von Meditation. Wir sind Buddhismus. Wir müssen kultivieren. Und was kultivieren? Wissen. Wir sind in Unwissen. Indem wir in Unwissen sind, leiden wir. Wenn wir Wissen haben, Unwissen kann nur Wissen beseitigen. Wissen über was? Über die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Ichlosigkeit von... Das ist, was Buddhismus ist. Das ist eigentlich sehr einfach. Was wir als Ich betrachten, ist von Anfang an eine Illusion. Auch die 5 Aggregate in der Tat sind eine Illusion, weil es gibt 5 Aggregate, weil es ein Ich gibt, und es gibt Ich, weil es gibt 5 Aggregate. Deswegen, die Welt ist eine Illusion. So soll man ihn mit Klarwissen betrachten. Klarwissen ist die Soheit. In der buddhistischen Lehre, Wissensklarheit ist die Soheit. Soheit ist die Wissensklarheit. So erklären die Schriften. Also der erste Schritt ist dann Wissen. In der Tat, wir selbst machen erste Schritte, zweite Schritte, dritte Schritte. Aber ja, natürlich, erster Schritt ist Wissen. Wissen, dass man... Erster Schritt ist recht, was Buddhismus, mittlere, ist die Lehre von mittlerem Weg. Erste Glied von mittlerem Weg ist rechte Ansicht. Und durch rechte Ansicht kommt rechtes Denken. Durch rechtes Denken, dann wir benehmen wir uns wahrheitsgemäß und wir sozusagen sind mit ja, anwenden Energie und Wissensklarheit und Entspannung, dass wir diese im klaren Denken bleiben. Im klaren Denken ist Wissensklarheit. Wissensklarheit ist die Soheit. Soheit ist die Wissensklarheit. Also von Anfang ist Wissen, Ende ist auch Wissen. Aber es gibt Wissen über die wahre Natur der Dinge. Bedingte Entstehung. Und das muss man dann ja glauben und stehen. Es gibt Ursache, es gibt Wirkung. Ursache ist nicht Wirkung, Wirkung ist nicht Ursache. Aber Ursache lässt sich nicht von Wirkung trennen, aber Wirkung ist nicht ein mit Ursache. Das ist, was zu verstehen ist. Diese Karma ist, was uns macht. Und daran anzuhaften, ist unser Unwissen. Dieses Wissen muss ich ja dann glauben, dass das jetzt die Wahrheit ist. Ja, ohne Glauben wird man nicht weiterkommen können. Muss man glauben, dass es ein Ende von Leiden und das Leiden nicht unnützlich ist. Die meisten von uns glauben nicht, dass Leiden unnützlich ist. Und dann, wenn es kommt, dann sind sie hilflos. Ich habe eine Frage zu Ichlosigkeit. Auch wenn ich nicht denke, gibt es irgendwas in mir, was zum Beispiel Hunger hat oder schlafen möchte, hat bestimmte Bedürfnisse. Was ist es dann, wenn es kein Ich gibt? Was? Ich habe nicht verstanden. Auch wenn ich nicht denke. Denken ist so, wie ich denke über mich, wie ich bin und so weiter. Aber wenn ich nicht denke und einfach so, es gibt trotzdem eine Instanz. Aber Sie sehen, aber Sie nicht glauben. Das ja, ist die Tatsache. Meine Frage ist das. Es gibt eine Instanz in mir, die essen möchte. oder schlafen möchte. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Das sind die Prozesse. In diesen Prozessen finden Sie nichts, was steht. Die Welt ist die Bewegung. Pantherea, alles bewegt sich. Man kann nicht in demselben Fluss eintreten, zweimal. Es gibt nicht solche Situationen. Das haben sogar die alten Griechen verstanden. Aber leider, wir haben das irgendwie nicht begriffen. Also es bleibt trotzdem eine Instanz, die Bedürfnisse hat. Das ist ein Prozess einfach. Der Prozess ist endlos. Aber Leiden kann Ende haben. Es geht eigentlich um Ich. Unwissen, ist, Unwissen hat keinen Anfang, aber es kann Ende haben. Unwissen hat keinen Anfang. Wir sind da, weil wir anhaften und das ist der Prozess. Und dieser Prozess war immer da. Und wenn wir gehen, der Prozess bleibt, aber wir bleiben nicht. Wo ist da die Vergänglichkeit? Die Bewegung ist die Vergänglichkeit. Ja, Bewegung ist die Vergänglichkeit, ja. Außer Bewegung, wir können nichts fassen. Das ist Einsicht. Diese Bewegung aber, so die Mahayana-Lehre, gehört nicht der Realität, aber den Bildern, die wir von Realität haben. Wir produzieren die Bilder und an diese Bilder von Realität wir anhaften. Und wie Thay gesagt hat, diese Bilder sind verschieden, indem wir verschiedene Karma haben. Und das ist das, was frustriert. Indem wir anhaften an diese Bilder, dann anhaften wir an Realität. Zu dieser Aussage jetzt zu Karma, heißt das, dass ich in jedem Leben ein anderes Karma produziere oder führe ich eine gleiche fort? Wie viele Karmas hast du gemacht? Billionen von Billionen. Ja. Oder ist das trotzdem ein gleiches Thema, was über alle diesen Karmas mitzieht? Also diese, man kann so beklammern. Solange Karma da ist, wird Bewegung da sein. Ja. Ich habe noch eine Frage. Also für mich ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Karma ist doch Geist, Körper und das ist die Energie. Und wenn ich den Körper verlasse, dann bleibt meine Energie da. Und Energie bleibt natürlich. Ja. Und wenn ich jetzt praktisch wieder auf die Welt zurückkomme, ist meine Energie. Wer kommt zu der Welt? Muss man verstehen. Das ist bestimmt nicht. Kommt meine Energie zurück? Ich weiß nicht, müssen Sie untersuchen. In Meditation? Ja, dann denken Sie nicht und sehen Sie, was kommt.